Steuern. Die Problembeschreibung. Wer zahlt schon gerne Steuern? Niemand, denke ich. Wenn wir jedoch ehrlich sind, so braucht jeder Staat ein Einkommen. Schlussendlich sorgt er auch für uns. Ich persönlich bin der Meinung, wir zahlen unter anderem zu ungern Steuern, weil es an Transparenz fehlt. Wir wissen einfach nicht, was die Regierung mit den eingenommenen Geldern macht. Zwar legt diese einen jährlichen Haushalt vor, doch wäre es meiner Ansicht nach noch einmal deutlich besser, wenn jede einzelne Ausgabe nachvollziehbar wäre. Die Lösung. Gleich wie bei Spenden, Startup-Investitionen, Sponsoring und so weiter, müsste ein Staat hier eine Blockchain verwenden. Um trotzdem noch Privatsphäre für Angestellte oder eine gewisse Vertraulichkeit bei bestimmten Projekten zu gewährleisten, wäre es hier einfach, nur eine intransparente Sub-Blockchain für richtige Mittel zu verwenden. Bei dieser Lösung sieht ein Außenstehender zwar, wie viel Geld insgesamt von einer bestimmten Behörde ausgegeben wurde oder in welches bestimmtes Projekt etwas geflossen ist. Die genaue Verteilung bleibt jedoch unsichtbar. Damit ließen sich essentielle Details, wie zum Beispiel strategische militärische Ausgaben oder das Gehalt einer nicht politisch exponierten Person, geheim halten. Die Herausforderungen. Diese sind abermals nicht technischer Natur, sondern vielmehr im Unwillen der einzelnen Staaten begründet. Die Regierenden wollen nicht, dass der Staat zu 100% transparent ist. Sie wollen den Bürgern auch nicht zu jeder Ausgabe Rede und Antwort stehen. Am Anfang ging es sicher manches Mal ein lauter Aufschrei durch die Bevölkerung, wenn plötzlich viele der Ausgaben, welche zuvor mit anderen vermischt worden waren, komplett transparent und durchschaubar wären. Alternativen. Will ein Staat wirklich Transparenz und Vertrauen schaffen, so führt irgendwann kein Weg an einer Blockchain mehr vorbei. Sie müsste ja auch nicht einmal vollständig dezentral sein. Gerade am Anfang brauchen auch nur ein paar Dinge transparent darauf sein und im Laufe der Zeit könnte diese Einsehbarkeit für die Bevölkerung erweitert werden. Praxisbeispiele. Leider gibt es mir noch keine bekannten Staaten, welche sich hier vortasten. Diese Lösung würde aber einen enormen Mehrwert für dessen Bevölkerung schaffen. So hoffe ich, dass einmal der Tag kommen wird, an dem es nicht mehr akzeptiert wird, wenn ein Staat auf eine Blockchain-Lösung für Steuern verzichtet. Viele Dinge, welche vor ein paar Jahrzehnten ebenfalls noch undenkbar waren, sind heute völlig normal. Das wünsche ich mir ebenfalls für diese Verbesserung. Mein Vater hat einmal gesagt, Sohn, wünschen ist erlaubt. Na, hoffentlich hört hier Vater Staat auch zu.